de Osterbeck. Herrs, sagen mir, der braucht einfach Geld. Die Großen haben das Sagen. Wir Kleinen dürfen es nicht wagen. Lange tot. Was ist los in diesem Land? Werde pariert, der wird verbannt. Sag Stammerl, sag Stammerl, sag Stammerl, endlich dein. Sag Stammerl, sag Stammerl, sag Stammerl, endlich dein. Sag Stammerl, sag Stammerl, sag Stammerl, endlich dein. Sag Stammerl, sag Stammerl, sag Stammerl, endlich dein.